Und es geht schnell, mir einen Grund zu geben. Reißt du die Fresse zu weit auf, wird es stumpf. Ich hab keinen Grund, mit dir Hund zu reden. Ich hab nen Grund, dich in den Grund zu treten. Vielleicht sehen wir uns in Jahren, doch ich geb dir jetzt einen Grund zum Beten. Wir sind grundverschieden, ich bin ein Pfund klüger. Du machst kein Business, Homes, du bist ein Grundschüler. Nee, falsch, du gehst Sonderschule, Grundausbildung. Nicht weil du behindert bist, du Homes, bist vom Grund auch schlicht dumm. Das ist der grundlegende Unterschied. Du Fotze denkst, du bist wer, bist dich gründlich in deinen Mund reinschießt. Du bist ein bunter G, Gala und Christopher Street. Willst Para, doch bist in die Jeans, verpiss dich, du Freak. Deine Crew sind Pudel, seh wie du die Hunde hetzt im Pott regieren. Meine Jungs, nicht Gott und nicht das Grundgesetz. Du Schmock, bist im Grunde nett, dein Block ist ein Tuntennest. Um deine Stadt zu ficken, bin ich höchstens eine Stunde weg. Mein Name ist dein Grundbegriff, komm, ich pumpe dich. Nimm mir deine Fans, deine Frau und dein Grundbesitz. Diese Surge, schick mir 100, diese Stumpfpower. Wenn mein Album kommt, brennt das Land bis auf die Grundmauer. Ich hab keinen Grund, mit euch down zu sein, no. Nein, steck das Mic in ein Popo rein. Gib mir einen Grund und ich trippel euch Fraggles. Ihr wollt's mitten um Battles, ich komm wie ein Tritt in die Fresse. Ich hab keinen Grund, mit euch down zu sein, no. Nein, steck das Mic in ein Popo rein. Gib mir einen Grund und ich trippel euch Fraggles. Ihr wollt's mitten um Battles, ich komm wie ein Tritt in die Fresse, ja. Du bist grundlos zu aggressiv, Gangster mit Sprachstörung. Gründ doch ein Verein, nennt euch Tunden im Badehöschen. Grundkurs behindert sein, Leistungskurs scheiß aussehen. Und im Knast warst du King, ja, beim Seif aufheben. Dies ist ne Grundsatzdebatte. Mann, ist es lustig, einen Diss zu hören, aus dem Mund deiner Ratte. Junge, pump meine Platte und sag deinem zweiten Mann, er Joe weiß, wo er wohnt und hofft, dass er fighten kann. Komm her, du Spaselacke, Trockenfurzer, piss wie eine Sockenstoff, verpatzt Gürtel, Schmock und Gesichtskirmes. Ich bin schöner, größer, klüger und krasser. Du bist bodenlos, dein Ego ist am Grundwasser. Dir fehlen die Grundlagen, du bist nicht gebaut für Beef. Lauf und flieh, wenn ich weiß, die Kugeln aus dem Auto schieß. Ihr seid wie Hunde, die in die Schnauze kriegen. Ihr macht kein Zuhater-Rap, ihr seid Kinder, die Brause lieben. Mein Rap ist Terror, deinen Halbwürgegriff. Und vielleicht bin ich der Grund, warum du Halbtürke bist. Und bitte nicht sein, ich werd kein Diss-Track schreiben. Wenn ich dich seh, gib's auf die Fresse, Junge. Wo bleibt ihr hoch? Ich hab keinen Grund, mit euch down zu sein, no. Nein, steck das Mic in ein Popo rein. Gib mir einen Grund und ich trippel euch Fraggles. Ihr wollt's mitten um Battles, ich komm wie ein Tritt in die Fresse. Ich hab keinen Grund, mit euch down zu sein, no. Nein, steck das Mic in ein Popo rein. Gib mir einen Grund und ich trippel euch Fraggles. Ihr wollt's mitten um Battles, ich komm wie ein Tritt in die Fresse, ja.